Book 2 15 15 15 Buah-buahan dan bahan makanan. Früchte und Lebensmittel. Früchte und Lebensmittel. Saya mempunyai sebuah stroberi. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Erdbeere. Saya mempunyai sebuah kiwi dan sebuah melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Saya mempunyai sebuah jeruk dan buah anggur. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Saya mempunyai sebuah apel dan mangga. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Saya mempunyai sebuah pisang dan nanas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Saya membuat Salat buah. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Saya makan roti. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast. Saya makan roti dengan mentega. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter. Saya makan roti dengan mentega dan selai. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Saya makan roti lapis. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Saya makan roti lapis dengan margarin. Ich esse ein Sandwich mit Margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine. Saya makan roti dengan margarin dan tomat. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Kami membutuhkan roti dan nasi. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Kami membutuhkan ikan dan steak. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks. Kami membutuhkan Pizza dan Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Apalagi yang kami butuhkan? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Kami membutuhkan wortel dan tomat untuk sayur sop. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Di mana supermarket? Wo ist ein Supermarkt? Wo ist ein Supermarkt? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.